1. Als Isaac alt geworden war und sein Organ so schwach waren, dass nicht mehr sehen konnte, rief seinen älteren Sohn Esau und sprach zu ihm, Mein Sohn, dieser antwortet, Hier bin ich, 2. Daraufhin sagt Isaac, Ich bin nun alt und weiß nicht, wann ich sterben werde. 3. Nimm daher den Jagdausrüstung, deinen Cocker und deinen Bogen, geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Tier. 4. Bereite mir dann ein Gericht zu, das ich besonders mag, und bringe es mir, damit ich es, danach word ich dich segnen, bever ich sterb. 5. Rebecca hat zugehört, als Isaac mit seinem Sohn Esau sprach. Warend Esau nun hinausging, ein Wild zu jagen und heinzubringen. 6. Sagt Rebecca zu ihrem Sohn Jacob eich habe gehort, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau sprach und im Befall. 7. Hol mir Wildbret und bereite mir ein Gericht zu, damit ich es, dann word ich dich vor dem Herrn segnen, bever ich sterb. 8. Nun aber, mein Sohn, folge meinem Raten too, was ichdir sage. 9. Geser Herd und hol mir von dort zwei Scone Ziegenbochen, damit ichsie für deinen Vater zu einem Gericht zu bereit, wie auch es gern hat. 10. Danach sollst du es deinem Vater bringen, damit devon ist, so word dich dann segnen, bever sterbt. 11. Jacob erwidet seine Mutter Rebecca, aber mein Bruder Esau ist stark behaart, warend ich glatthort habe. 12. Viel legt word mein Vater mich betasen, dann word ich vor ihm als Betruger dastehen und einen Flutsch über mich bringen start ein Siegens. 13. Sein Mutter entgegnet ihm, der Flutsch, der dich treffen konnte, falle auf mich, mein Sohn, folge ihn fasch meinem Rat, gehr und hol sie. 14. Daraufhin ginger, holt die Tier und bracht sie seine Mutter, sein Mutter bereite dann ein Gericht zu, wie es sein Vater gern hat. 15. Anschließend nahm Rebecca die Bessen Kleider ihres älteren Sohns Esau, die sie bei sich im Haus hat, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jacoben. 16. Die Felder Ziegenbochen legte sie im sein Hand und im seinen glatten Hals. 17. Dann gab sie ihrem Sohn Jacob das zubereitet Gericht zusammen mit dem Brot, das sie gebacken hat, in die Hand. 18. So ging zu seinem Vater hinein und sprach, Mein Vater, dieser antwortet, Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? 19. Jacob sagt zu seinem Vater, Ich bin Esau, dein Erstgeborener, ich habe getten, why du mir befohlenest. Steh nun auf und ich von meinem Wildbret, damit du mich segnest. 20. Isaac fragte seinen Sohn, why es du es ne so schnell gefunden, mein Sohn, antwortet, dein Gott, der Herr, hat es mir in den Weg laufen lassen. 21. Da sprach Isaac zu Jacob, tritt nahe, mein Sohn, damit ich dich betasen kann, festzustellen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. 22. Jacob trat nahe zu seinem Vater Isaac, und als dieser in betestet hat, sagt die Stimm ist Jacob's Stimm, aber die Arm sind Esau's Arm. 23. Erkannte ihn jedoch nicht, weil sein Arm behaart waren wie die seines Bruders Esau, und so segnetet ihn. 24. Dann fragte bist du wirklich mein Sohn Esau? Antwortet, ja, ich bin es. 25. Daraufhin sagt Isaac, Bring es mir her, damit ich von dem Wildbret mein Sohns es, dann word ich dich segnen, Jacob bracht es ihm, und as, dann bracht er ihm Wein, und trank. 26. Anschließend sprach sein Vater Isaac zu ihm, tritt herzu und kussi mich, mein Sohn. 27. Als herzu trat und in kust, rock Isaac den duft seine Kleider, und segnet in mit den Worten, Verwar, der duft mein Sohns ist wie der duft eins Felds, das der Herr gesegnet hat. 28. Gott gib dir Tau vom Himmel und frucht Baron Boden soe überflussen Korn und Wein. 29. Volker sollen dir deinen und nationen sich vor dir bugen. Du sollst her über dein Bruder sein, und die son deiner Mutter sollen sich vor dir vernegen. Wer dir flutscht, sei verflucht, wer dich aber segnet, soll gesegnet sein. 30. Kaum hat Isaac den Siegen über Jacob wollen detund. Jacob seinen Vater Isaac verlassen, da kam sein Bruder Esau von der Jagd heim. 31. Orcher bereitet ein Gericht zu, bracht es seinem Vater hinein und sprach zu ihm, steh auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deiner Sohns, damit du mich segnest. 32. Sein Vater Isaac fragte ihn, wer bist du? Er antwortet, ich bin dein erstgeborener Sohn Esau. 33. Da erschrak Isaac über all Massen und fragte, wer war denn der Wild Urjart und mir gebracht hat, so dass ich von allem as, bever du kamst, und in segnet. Nun werde gesegnet bleiben. 34. Als Esau dies wird seins Vaters hort, hob ein lots und klagliches geschrei und sprach zu seinem Vater, segne auch mir, mein Vater. 35. Doch Isaac erwidet, dein Bruder kam hinterlistig und hat dir den Siegen weggenommen. 36. Da sprach Esau, mit recht nennt man in Jacob. Den Zweimal hat ming nun überlistet, mein erstgeburtsrecht hat genommen, und nun hat mir auch den Siegen weggenommen. Dann fragte, as du den keenen Siegen für mich aufbewahrt. 37. Isaac antwortet Esau, the ICH habe in zum Herrn über dich gesetzt und sein Bruder im als Nektar unterstellt, ICH habe in reichlich mit Korn und Wein ausgestattet. Was konnte ICH nun noch für dich tun, mein Sohn? 38. Da sprach Esau zu seinem Vater, ist denn das dein einziger Siegen, mein Vater? Segne auch mir, mein Vater, und Esau begann laut zu weinen. 39. Sein Vater Isaac antwortet ihm daraufhin, Verwar, fern von fruchtbarem Boden wird dein Wohnsitz sein und one Anteil am Tau des Himmels. 40. Von deinem Schwert sollst du leben und deinem Bruder dienst bar sein. Es wird jedoch geschehen, wenn du dich anstrengst, wirst du sein Jock von deinem Hals abschütteln. 41. Esau hegte Groll gegen Jacob wegen des Siegens, den ihm sein Vater gegeben hat, und Esau dacht bei sich, sobald die Zeit der Trauer im meinen Vater gekommen ist, wird ich meinen Bruder Jacob erschlagen. 42. Als Rebecca die wird ihres älteren Sohns Esau hinterbracht werden, ließ es ihren jüngeren Sohn Jacob rufen und sprach zu ihm, hör, dein Bruder Esau sind auf rasch gegen dich und will dich töten. 43. Folge daher meinem Rat, mein Sohn. Brich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran. 44. Bleibe einig zit bei ihm, bis sich der Groll deines Bruders legt. 45. Bis der Zorn deines Bruders von dir blast und divergest, was du im angetanest. Dann wird ich jemanden senden und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euch baden einem Tag verlieren? 46. Rebecca sprach daraufhin zu Isaac, ich bin des Lebens überdrüssig wegen der Hethitrinin. Wenn Jacob auch ein Hethitrin, ein Einheimisch, zur Frau nimmt sollte, wozu lebe ich dann noch?